Alienjagd im Rollenspiel. Wir fragen uns, ist das auch taktisch möglich? Und gucken uns Contact an, das taktische UFO-Rollenspiel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezi des System Matters Rollenspiel Podcast. Heute werde ich euch das Rollenspiel Contact etwas genauer vorstellen. Es bezeichnet sich als taktisches UFO-Rollenspiel und tritt damit ein wenig in Fußstapfen, wie man sie von XCOM Enemy Unknown kennt oder noch von den älteren Ursprüngen auch dieses Spiels, über das wir in vergangenen Episoden ja auch schon mal gesprochen hatten. Kurz die Grundlagen und Basics, wenn man so will, zu diesem Buch. Es ist 300 Seiten stark in etwa, vollfarbig gedruckt, als Hardcover beim Uhrwerk Verlag erschienen und kostet 49,95 €. Man spielt dabei Agenten oder Mitarbeiter der Omega-Initiative, einer weltweiten Organisation, die eben UFO Geschichten hinterherjagt, versucht was darüber hinauszufinden, diesen aktiv gegenübertritt und gleichzeitig aber eben auch eine Geheimorganisation ist und versucht die UFO-Gefahr vor der Bevölkerung natürlich auch noch geheim zu halten. Der Hintergrund selber, der in den ersten rund 40 Seiten des Buchs beschrieben wird, ist die Erde des Jahres 2047, eine eher düstere Welt, oder wie man sie von anderen Cyberpunk-Szenarien kennt, Megakonzerne, die sehr stark sind und der Wohlstand und Reichtum, der sich durch neue Technologien ergeben hat, schlägt eben nicht bis ganz unten durch. Ich glaube, man kann sich das entsprechend schon vorstellen und man hat die Geschichte selber dann in dem Buch auch nochmal an verschiedenen Jahreszahlen aufgelistet. Eine sehr schöne Übersicht, wie ich finde, wo dann zu jedem Jahr oder zu bestimmten Jahren eben kurze Ereignisse beschrieben sind, die manchmal auch schon dazu anregen zu überlegen, das Geheimnis, was sich hinter diesem Ereignis steht, wo dann geschrieben wird, man weiß noch nicht genau, warum das passiert ist oder das ist irgendwo versteckt, ob man das nicht aufgreifen will und in seine eigene Gruppe integrieren will. Und auch manche der Ereignisse, die dort sehr unscheinbar wirken, erfährt man dann später im Buch, dass sie eben nicht ganz so harmlos waren, sondern auch ihre UFO- und Alien-Komponente hatten, aber eben dies nicht bekannt ist und so bekommt man selber auch so ein bisschen den Flair von, da läuft irgendwie was ganz Großes im Hintergrund, nur man weiß nicht genau was. Es wird dann die Omega-Initiative vorgestellt mit den verschiedenen Rollen und Karrieren insbesondere auch, die man dort spielen kann. Die Omega-Initiative teilt sich grob in drei Stränge ein, so den militärischen Teil, einen Geheimdienstbereich und den wissenschaftlichen Bereich. Dazu gibt's noch den logistischen, aber der ist für Spieler in der Regel etwas uninteressanter, denn Bauarbeiter in einer Basis zu spielen ist nun nicht unbedingt das herausforderndste Rollenspielelement. Stattdessen kann man dann, je nachdem, wie man seine Kampagne auch ausrichten will, durchaus einen sehr starken militärischen Aspekt nehmen und dann mit Sanitäter, Waffenspezialisten, Sprengstoffspezialisten, Scharfschützen und sogar Hundeführern, also einen eher militärischen Bereich auswählen. Man kann Akte X orientierte FBI-Geschichte spielen, wo man Agenten spielt, oder den Cleaner, das sind so die Spezialisten, die dann nach einem UFO-Ereignis dafür zuständig sind, das Ganze wieder zu vertuschen und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen nicht daran erinnern, was dort passiert ist oder womöglich das als Halluzination abtun. Das wäre also ein Bereich und natürlich Wissenschaft, Forschung ist auch ein elementarer Zweig des Spiels. Ich komme gleich nochmal so ein bisschen auf das Kampagnenspiel zurück, wo das diese Rollen vielleicht noch etwas wichtiger werden. Mir geht's nur darum, mir zu zeigen, auch wenn das Computerspiel ja sehr militärisch natürlich ausgelegt ist als Strategiespiel, ist Contact in der Sache sehr viel freier. Man kann es theoretisch also auch mit verschiedensten Arten von Missionen anders auslegen und muss nicht zwingend den Trupp von Soldaten haben, die sich einem abgestürzten UFO nähern. Das Riegelsystem selber basiert auf einem W-Prozent-System, wie man es aus anderen Systemen kennt, also eine Zahl in einem Wert von 1 bis 100, den man hat, wobei es hier über die 100 hinausgehen kann. Da kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Proben werden aber in der Regel dann gewürfelt mit dem 100-seitigen Würfel, also oder einem W10 als 10er und einem W10 als 1er, und man erhält einen Wert zwischen 1 und 100. Kritische Fehlschläge werden hier bei einer 96 bis 100 und kritische Erfolge von einer 1 bis 5 abgedeckt. Das ist ähnlich wie bei Cthulhu. Ich sagte schon, die Werte können über 100 hinausgehen, noch nicht bei der Erstellung, später durchaus. Und es ist auch so, dass Sonderfertigkeiten teilweise Werte erfordern, die über der 100 liegen und man einen Wert von 125 in einer bestimmten Waffenfertigkeit braucht, um Scharfschütze zu werden oder ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt, das ist jetzt so aus dem Bauch raus, aber es geht ja auch nur um das Prinzip. Was ich sehr interessant fand bei der Charaktererstellung, ist, dass sich die Grundchancen für Fertigkeiten auch aufgrund der Attribute, die man hat, ergeben. Also es gibt, wie man es kennt, die Grundattribute Stärke, Charisma, Geschicklichkeit und ähnliches. Und man kennt auch aus anderen Systemen wie DSA, dass sich die Lebenspunkte, hier Vitalitätspunkte genannt, oder auch andere Grundwerte direkt davon ableiten. Aber auch die Grundchancen leiten sich hier davon ab. Es gibt da Formeln für jede Fertigkeit und es wird auch extra darauf hingewiesen, vielleicht lieber eine Excel-Tabelle, die es im Internet dazu gibt und die im Übrigen dafür auch sehr gut geeignet ist, zu nutzen, anstatt das alles von Hand auszurechnen. Das dauert dann eben ein paar Sekunden länger. Generell funktioniert die Charaktererstellung mit einem Punktesystem. Das heißt, man kauft sich sowohl die Attribute als auch später Punkte auf Fertigkeiten oder Fokusfertigkeiten und ähnliches über ein Punktesystem. Dazu kommen noch Merkmale. In anderen Systemen als Vor- und Nachteile bezeichnet. Hier sind es Merkmale, die in drei Kategorien eben auch auftreten können. Zum einen bevorzugende Merkmale, das wären im Prinzip die Vorteile. Benachteiligende Merkmale sind eben Nachteile, oder ausgeglichene, die dann sowohl einen Vorteil wie auch einen Nachteil quasi in sich verbergen. Und daraus kann man jeweils drei Stück wählen am Anfang des Spiels, kommt insgesamt auf 9. Und damit kommt man eigentlich zu einer weiteren Ressource, wenn man so will, des Spiels. Denn es gibt auf dem Charakterbogen bewusst nur 10 Positionen für Merkmale. Und zu diesen Merkmalen gehören auch Sonderfertigkeiten. Das heißt, wer am Anfang viele Merkmale sich wählt, kann am Ende des Spiels oder später im Spiel nicht auch noch beliebig viele Sonderfertigkeiten besorgen. Drogensucht zum Beispiel ist dann doppelt schmerzhaft, weil das noch einen zusätzlichen Plot belegt und ähnliches. Also auch das ist ein kleines Ressourcenelement, was dort auftaucht. Über die Grundregeln habe ich ja schon einiges gesagt. Die Kampfregeln selber haben auch ein interessantes Element, denn es gibt den sogenannten Sequenzwert. Das würde bei anderen Spielen in etwa dem entsprechen, was man als Initiative bezeichnet. Diesen Wert hat man. Man würfelt mit einem Würfel und rechnet dann den Wert drauf. Das Interessante ist, dass das gleichzeitig das Punktekonto ist, was man für einen Kampf hat. Jede Aktion im Kampf kostet bestimmte Anzahl von Punkten. Laufen, je nachdem wie man läuft, sprintet und ähnliches, in der Regel 2 Punkte. Schießen kann, hängt von der Waffe ab, sagen wir jetzt einfach mal 8 Punkte. Und die werden dann eben abgezogen, wenn der jeweilige Spieler seine Aktion gemacht hat, wenn die Punkte abgezogen und es wird dann runtergezählt. Und jeder handelt dann, wenn er mit seinen Punkten wieder an der Reihe wäre, mit seinem aktuellen Wert, bis man einmal durch ist und beginnt dann in der nächsten Kampfrunde erneut mit einem Punktekonto. Das macht den Kampf sehr viel dynamischer, weil nicht einfach reihum gegangen wird, wer ist gerade dran, wie man es von anderen kennt, wo dann einfach die Initiative runtergezählt wird, sondern dadurch, dass sich das ständig wechselt und gerade bei Bewegungen dann sehr schnell auch nur so kleine Sprünge gemacht werden, ist das ein bisschen aufwendiger. Bei unserem Testspiel, was wir bisher als einziges gemacht hatten, hatte sich das als noch etwas umständlich herausgestellt. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man üben kann. Und dann so Dinge wie, ich versuche einfach mal da drüben hinter den nächsten Stein in Deckung zu rennen, kann dann unter Umständen schlecht enden, wenn man gerade unterwegs ist und dann der Gegner dran wäre und in freier Schussbahn mal seinen Schuss abgeben darf. Es gibt zudem entsprechende Patzer-Tabellen, es gibt kritische Treffer-Tabellen und Verkrüppelungen als Regelelemente und natürlich in einem erweiterten Regelsatz auch etwas dazu, wie Granaten funktionieren, wie man Sperrfeuer legt oder Flächenschaden definiert. Das sind alles Elemente, die dort eingebracht sind. Dann sozusagen den taktischen Bereich neben diesem Quenzsystem selber verstärken sollen. Wir werden früher noch einige Testspiele dazu machen. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, war mal Charaktererstellung und so ein Testkampf, wo wir auch noch Fehler gemacht haben in der Regelauslegung, sodass es etwas zu tödlich für meine Spieler endete. Da werden wir im Frühjahr, ich schätze mal so im März rum, sicherlich nochmal eine richtige Episode machen, wo auch dann mit Daniel und Matthias da nochmal so ein bisschen eine Einschätzung vom taktischen Gefühl gegeben wird und wir dann genauer darauf eingehen, wie das funktionierte. Hier geht es ja in erster Linie um eine Kurzvorstellung des Buches und des Regelwerks. Die Charakterentwicklung selber bei Contact ist ebenfalls interessant, weil sie abweicht vom normalen System. Bei anderen Systemen gibt es ja häufig Erfahrungspunkte am Ende des Abenteuers oder bei Cthulhu gibt es ein Häkchen, wenn man eine Aufgabe geschafft hat. Hier gibt es etwas Ähnliches, nämlich Punkte, immer wenn man eine Fertigkeit einsetzt. Und dabei ist es nicht entscheidend, ob man die Probe nun geschafft hat oder ob sie schiefgegangen ist. Sofern sie nicht kritisch schiefgegangen ist, lernt man auf jeden Fall etwas daraus, bekommt dann einen bestimmten Punktewert, so einen Pool für diese Fertigkeit. Und wenn dieser Wert über dem aktuellen Wert ist, den man hat, steigt dann die Fähigkeit automatisch an. Der Pool wird wieder zurückgesetzt und ähnlich, ein bisschen davon abhängig, funktioniert das auch mit Attributen. Das ist von daher schon ein interessantes System, weil es dynamischer macht, weil es ein bisschen dazu auffordert, Fertigkeiten zu benutzen und man auch nicht die steigern kann, die man gar nicht benutzt hat. Zu bestimmten Dingen werden dann noch kurze weitere Regelergänzungen gegeben, die abseits vom Kampf liegen. Wissen werden beispielsweise in Vertrautheitsgraden angegeben. So kann man sofort auf einen Blick erkennen, du hast den Wert, das ist ein sehr hohes Detailwissen, passt nicht oder kannst du gerade noch wissen oder zumindest Grundlagen kannst du erahnen. Das kann man so dann schon mal festhalten. Es gibt initiale Reaktionen von NSCs, also wie reagieren Nichtspielercharaktere auf die Charaktere. Auch das wird mit einem Prozentsystem und Tabellen hergeleitet und auch als Modifikator dann für entsprechende Proben benutzt. Ist so also ganz nett genutzt, kennt man teilweise auch schon aus anderen Systemen. Und so gibt es noch einige andere kleinere Anpassungen. Ein längerer Abschnitt wird dem Fahrzeugkampf gewidmet. Der gehört natürlich so ein bisschen dazu, wenn man taktischen Kampf hat. Theoretisch könnte man hier auch mit Panzern oder ähnlichem agieren oder mit Fahrzeugen, die sich verfolgen, Kultisten und was weiß ich. Theoretisch wahrscheinlich sogar der Kampf Flugzeug gegen Raumschiff. Und dort wird eben auch beschrieben, wie das funktioniert. Sehr ausführlich. Auch da manche Dinge nicht ganz einfach auf den ersten Blick. Die Fragestellung, wo befindet sich ein Flugzeug beispielsweise zum jeweiligen Zeitpunkt der Kampfrunde, ist nicht ganz einfach, weil auch hier mit diesen Sequenzwerten gearbeitet wird. Man beliebig viele Punkte für Sequenzpunkte dafür ausgeben kann, beispielsweise Abwehrmanöver zu fliegen. Da ist es dann auch ein bisschen schwierig, dann immer die genaue Position festzuhalten. Da gibt es eine Formel für, um das ein bisschen festzuhalten. Ich habe es, wie gesagt, das noch nicht ausprobiert. Klingt erstmal etwas kompliziert, aber ich glaube, auch da gilt, dass es einfach eine Arbeitungszeit braucht und dann relativ einfach funktioniert. Was so ein bisschen zeigt, dass man nicht nur sich um die Grundregeln gekümmert hat, sondern auch geguckt hat, das aufeinander abzustimmen, finde ich, ist bei den Ausweichenregelungen. Ausweichen wirkt sich auf die Insassen aus. Das heißt, wer in einem Truppentransporter irgendwelche Ausweichmanöver macht, da ist es ein bisschen schwieriger, dass die Insassen innen drin noch irgendwelche großen Fingerfertigkeitsübungen so einfach machen können, wenn man hin und her geschleudert wird. Weitere Regeln gibt es zu Drogenmissbrauch, Abhängigkeit und ähnlichen Aspekten. Und es gibt die genannten Spezialfähigkeiten, da hatte ich ja schon kurz was gesagt. Da sind natürlich Waffenfertigkeiten stark vertreten, wie der Blattschuss, der höheren kritischen Schaden verursacht oder nicht höheren, sondern die Chance dafür erhöht. Aber es gibt durchaus auch zivile Geschichten wie den Sanitäterveteranen oder den Bücherwurm, der eben viel gelesen hat und darum einfach auch mehr weiß. Interessanter Aspekt ist bei sowas auch die Frage von Psi-Fähigkeiten, spielen in solchen Zusammenhängen ja durchaus eine Rolle. Und da wird, das ist der einzige Wert auf dem Charakterboden, der den Spielern nicht bekannt ist. Der Spielleiter würfelt, diesen kann den jederzeit auswürfeln und dann bekannt geben. Wir haben es bei uns ein bisschen anders gemacht, indem die Spieler ihn zwar ausgewürfelt haben, aber den Würfelbecher nicht angehoben haben. Ich als Spielleiter den Wert auf einen Zettel geschrieben, diesen zugeklebt und abgeheftet habe. Und so, wenn irgendwann die Situation kommt, dass man die Forschungseinrichtung dafür hat, um festzustellen, worum es geht, dann werden wir das dann aufgreifen. Der nächste Abschnitt des Buches beschäftigt sich dann mit besonderen Charakteren, die etwas abweichen von der Norm. Das können Kinder vom Mu sein, das ist eine Alien-Rasse, die man dann spielen kann und wie man die dann etwas anders erstellt. Das gleiche gilt für Cyborgs oder wenn man einen Roboter spielen will, auch das ist durchaus vorstellbar. Weniger vorstellbar, zumindest als Spielercharaktere, ist es vielleicht einen Hund zu spielen. Aber ich hatte ja schon gesagt, es gibt den Hundeführer und entsprechend gibt es auch Hunde als Charaktere in gewisser Form, wobei das auch da man auf Regeln geachtet hat, nicht einfach nur die Werte dahingestellt hat, sondern die Hunde sind erweitert um Regeln dafür, wie gut sie gehorchen, wem sie momentan gehorchen, wer für sie der Alpha-Mensch ist, wenn man so will, und dass sie vielleicht auch mal ihre Grenzen im Laufe eines Abenteuers austesten und den Gehorsam verweigern und man dann als Hundeführer eben den Hund wieder zur Arbeit bringen muss. Gut, die ersten 40 Seiten sind sozusagen der Hintergrund gewesen. Daran folgen in etwa 90 Seiten, die sich mit Regeltechnik beschäftigen und die auch alle noch für die Spieler freigegeben sind. Das wird auch an der Seite durch so eine nette Farbkodierung bekannt gegeben. Und ab Seite 132 beginnt dann der Spielleiterteil. In dem Teil geht es dann zunächst natürlich wie häufig darum, wie funktioniert das Spielleiten, was muss man da überhaupt machen. Es werden verschiedene Typen von Missionen vorgestellt. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass man auch verschiedene Sachen spielen kann und entsprechend gibt es natürlich auch verschiedene Missionstypen, damit man eben nicht immer zum abgestürzten Raumschiff hinfliegt und das untersucht, sondern vielleicht mal ein Alien retten muss, irgendwelche mysteriösen Vorgänge untersuchen muss und weitere Ideen sind dort angegeben und es wird auch kurz darauf eingegangen, ob man das nun als Einzelspiel betrachtet oder eine Kampagne. Wobei zum Kampagnenspiel durchaus auch das später verwendete Basismodul gehört und natürlich ein Metaplot. Zum Basismodul sage ich gleich nochmal was. Man kann durchaus auch eine Kampagne in der vorbereiteten Basis spielen. Die haben da eine Basis direkt vorgestellt in Westafrika mit den Lokalitäten vor Ort, mit dem ein oder anderen Plot-Element, die man dort aufgreifen kann. Auch das ist soweit direkt schon mitgegeben. Und folgt dann eine kleine Mini-Kampagne. Das sind 5 bis 6 Plots, die man spielen kann, die immer kurz beschrieben sind mit der Handlung, einer kurzen Zusammenfassung, dem Hintergrund, was sich dahinter verbirgt, den verschiedenen Orten, an denen man da auftreten kann und ähnlichem. Karten und ähnliches findet man dort allerdings nicht. Also das wird einem selber überlassen, als Spielleiter das auszuarbeiten und sind wirklich nur kurze Plot-Ideen. Aber durchaus mit einem Handlungsbogen. Also man erfährt nach und nach etwas mehr. Es gibt ein großes Highlight am Ende. Da ist also einiges vorhanden. Nach diesem grob Übersicht, was man spielleiten kann und wie man das als Spielleiter machen kann, was für Kampagnen Ideen es geben kann, geht's dann schon in die Details, in die Vorstellung der verschiedenen Alien-Rassen. Das sind 6 bis 8, die dargestellt werden. 6 bis 8 darum, weil eine Rasse, wenn man so will, aus verschiedenen Variationen besteht. Die einzelnen Typen werden immer vorgestellt mit der Frage, wie gab es den ersten Kontakt, wie ist man sich begegnet, wie sehen sie aus und wie ist die Physiologie dieser Wesen. ein wenig darüber, wo sie herkommen, über die Intelligenz und Gesellschaft, die diese Wesen an den Tag legen, und auch Technologie und Absichten werden dann dargestellt. Den Abschluss bildet dann eine kleine Übersicht immer über die Kräfte und Fertigkeiten, die über die Spielwerte hinausgehen. Also irgendwelche besonderen Regeln für diese Rassen und Aliens, was sie Besonderes können, wie es mit Psi-Kräften aussieht, irgendwelche Krankheiten oder ähnliches. Genauer vorgestellt werden sie dann im nächsten Abschnitt. Da werden dann nach einigen NSCs, die vorgestellt sind oder die auch als Spielercharaktere durchaus einfach benutzt werden wollen, wenn man sich die Charaktererstellung sparen will, kommen dann auch die Gegnerwerte immer in entsprechenden Blöcken, wo die statistischen Werte dargestellt werden. Das kennt man aus vielen anderen Systemen, das ist dann nicht groß anders. Hier hat man allerdings noch mit Farbwerten und Blöcken oder Leisten versucht darzustellen, wie die verschiedenen Werte sind. Das sieht ganz nett aus. Über den Nutzen werde ich wahrscheinlich dann nochmal gucken müssen, wenn wir es ein bisschen gespielt haben, ob sich dadurch vielleicht bestimmte Dinge schneller ergeben, die da sind. Ja, ich hatte vorhin schon über das Basismanagement gesprochen. Wer das die Computerspiele kennt, weiß, dass es ein nicht unwichtiger Teil des Spiels ist, seine Basis auszubauen, neue Dinge zu erforschen, dadurch im Spiel abseits der einzelnen Missionen noch einen Fortschritt zu haben. Und das ist hier auch ein ganz wichtiges Element, wenn man dieses Kampagnenmodul benutzen will. Basen oder Einrichtungen werden in verschiedene Stufen eingestellt, von überholt über Standard und fortschrittlich bis zu den utopischen, haben alle entsprechende Baukosten und Unterhaltskosten pro Monat. Die Ressource ist also Geld, die einem zur Verfügung steht. Es gibt eben verschiedene Gebäudetypen, die dann den Status der Basis wiedergeben. Das kann von der Kommandozentrale und dem Radarturm über das Flugfeld sein, was man sich befindet, Trainingsanlagen, die man dort hat, und Forschungslabor, Gefängnis und ein ganzer Haufen von verschiedenen Gebäudetypen, die man dann hat und nach dann aufrüsten kann. Und was auch interessant ist, es geht nicht einfach nur darum, ja gut, ich habe jetzt Stufe 2, sondern natürlich hat das eine Auswirkung. Zum Beispiel bei der Kommandozentrale und dem Radarturm ist es so, dass das UFO-Erkennen im Umfeld dadurch leichter wird oder häufiger man UFOs im Umfeld decken kann. Bei der Trainingsanlage kann man leichter auch außerhalb von Missionen seine Talente steigern, wenn man dort trainieren geht und ähnliches. Also das ist dann ja auch entsprechend mit Werten und Bedeutung hinterlegt, was man dort in diesen Einrichtungen schaffen kann. Auch das ist ein zusätzlicher Anreiz, um entsprechende Dinge zu bauen. Ich habe schon gesagt, Ressource ist Geld, und neben den Unterhaltskosten gilt es auch, Gehälter zu bezahlen. Bei den Gebäuden steht dabei, welche Leute man braucht, und auch die Spielercharaktere werden zumindest im Hintergrund ihr Geld verlangen wollen. Und so ergibt sich dann eine Situation, dass man eine bestimmte Grundfinanzierung von der Omega-Initiative pro Monat bekommt und daraus aber dann noch weiter was entwickeln muss. Weitere Einnahmenquellen, es ist das Abschließen von Missionen. Dafür gibt's Belohnungen, je nachdem, was Besonderes passiert. Wenn man einen Alien lebend fängt, bringt das ein bisschen mehr als eine Belohnung für einen getöteten Alien. Und theoretisch kann man auch Dinge, die man dort findet, auf dem Schwarzmarkt verkaufen und dann darüber auch noch Geld hineinbekommen, um seine Basis auch darüber weiterzuentwickeln. Alles zu verkaufen macht nicht viel Sinn. Es gibt Forschungsprojekte, die bestimmte Gegenstände auch benötigen. Das heißt, auch Forschungsprojekte sind einige dargestellt. Ich weiß, dass in Foren wohl auch schon über weitere diskutiert wird von der Community. Und von daher findet man da sicherlich genug Anreiz, um auch dann diesen Zwiespalt zwischen wir verkaufen die Sachen oder wir müssen eigentlich erforschen, und aber irgendwie wollen wir doch das Gebäude noch finanzieren, das ein wenig hinzukriegen. Das Ganze ist also neben diesem Missions- und Abenteuercharakter gibt es noch einen sehr starken wirtschaftssimulationistischen Ansatz. Ob den jeder gefällt, muss man sicherlich in der Gruppe überlegen. Man kann das ja sicherlich auch so machen, dass einige Spieler das übernehmen und andere eben nicht. Der letzte Teil des Buches dann geht auf etwa 70 Seiten dann auf Ausrüstungsgegenstände ein, Ausrüstung im weiteren Sinne. Das sind natürlich Waffen, verschiedene Munitionsarten, Rüstungen oder Kleidungen, die man tragen kann, aber eben auch Roboterkomponenten, Biomods, also das, was man in anderen Systemen als Cyberware oder BioWare kennt, irgendwelche dementsprechende Elemente. Es geht um Drogen, Medikamente, auch Krankheiten werden hier kurz beschrieben und am Ende auch Fahrzeuge, Flugzeuge, UFOs und ähnliches, die mit ihren Spielwerten dargestellt werden und auch meistens noch einen kleinen Absatz dazu haben, der sie beschreibt und der auch Besonderheiten dieser Waffe darstellt im Vergleich zu anderen Waffen. Auch hier gibt es diese verschiedenen Qualitätsstufen und jedes einzelne Objekt ist dort ganz gut dargestellt, finde ich. Manches natürlich ein bisschen umfangreicher als anderes, aber man findet dort einen guten Überblick über die Ausrüstungsgegenstände. Generell muss ich sagen, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat. Ich habe mich, als ich das erste Mal gesehen habe, ein wenig schwer getan mit dem Cover. Da bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie ich das finden soll. Innen drin finde ich die Illustration sehr gut gelungen, erklären das Ganze auch ein wenig oder lassen einen zumindest einen Einblick darin bekommen. Es ist so ein Misch aus Comic und realistischem Stil, würde ich es mal behaupten, gefällt mir aber wie gesagt ganz gut. Der Schreibstil selber im Buch ist, geht einen ähnlichen Weg. Er versucht das Ganze natürlich realistisch rüberzubringen, aber man merkt manchmal eine gewisse Spur von Ironie, von Geschichten und von Lockerheit, die damit transportiert werden soll. Neben den Regelabschnitten und Hintergrund gibt es auch immer kleinere Boxen, die vielleicht nochmal auf besondere reale Fragestellungen eingehen. Das Philadelphia-Experiment, Area 51 und ähnliches werden aufgegriffen, kurz dargestellt und häufig dann auch mit der Geschichte der Omega-Initiative oder dieser Welt in Verbindung gebracht. Es gibt auch das ein oder andere Mal Geschichten, die erzählt werden, um so einen Flair für die Welt einzubauen. Also ich finde durchaus ein gelungener Mix und trotzdem findet man die relevanten Informationen, auch wenn man sie, wo man sie vermutet und wo man sie braucht. Ein nicht wichtiges, unwichtiges Element für mich. Ja, wie gesagt, es kostet rund 50 Euro, etwas weniger, von daher auch nicht ganz ohne. Wir werden im Frühjahr noch eine genauere Episode dazu machen. Das soll jetzt als Rezi so ein bisschen einen ersten Einblick bieten und auf das Buch ein bisschen mehr eingehen. Mich würde vor allen Dingen interessieren, was ihr von der Rezi haltet. So ein Regelwerk vorzustellen ist nicht immer ganz einfach. Von daher würde mich interessieren, fehlt euch was an Informationen, dann fragt nach. Ansonsten ist es ja jetzt noch kurz vor Weihnachten erschienen. Wenn der ein oder andere also noch Platz auf dem Wunschzettel hat, dann kann er das ja vielleicht noch draufschreiben und ausprobieren. Mich würden jedenfalls eure Erfahrungen auch interessieren, was euch an dem System gut gefallen hat, was nicht, wo man vielleicht auch für die Leute, die es schon gespielt haben oder regelmäßig spielen, ein bisschen drauf aufpassen muss, was so ein bisschen kompliziertere Regeln sind, was für Hausregeln ihr womöglich habt, damit ich das für meine Testrunden dann im Frühjahr benutzen kann. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Rollenspielen. Tschüss!